Wir wollen keinen verblasenen Internationalismus, nicht jene Scheinobjektivität, die jedem Besserwisser eine Meinung gegen das eigene Volk gestattet. Recht oder Unrecht, es gilt mein Vaterland, so sagt der Engländer. Und von dieser prachtvollen Festigkeit möchten auch wir etwas lernen. Wir müssen die Jugend geschickt machen und willens machen, die Aufgaben zu füllen, die das Leben des Ganzen fordert. Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Das muss jedem Kind ins Herz geschrieben werden. Es ist eine Schande der jetzt vergangenen Zeit, dass im Namen der Freiheit, die die Reichsverfassung garantierte, jedem marxistischen Erzieher gestattet war, den Wehrwillen der Jugend zu zertrampeln. Das größte Bildungsglück der größten Menge ist eine liberalistische Parole, eine echte Ausgeburt des Verstädterungsgeistes. Gewiss brauchen wir Führer der Wissenschaft, für die die Besten gerade gut genug sind, wo wir sie finden, ob in wohlhabendem Hause, ob in bescheidenen Hütten, wie einen Fichte und einen Dietrich Schäfer. Aber ich stehe nicht an zu sagen, es gibt heute ungezählte Tausende, die für ihren Verstand zu viel gelernt haben.